Nach einer heftigen Debatte hat der Reichstag im dritten Anlauf den bisherigen Chef der rot-grünen Minderheitsregierung, den Sozialdemokraten Stefan Löfven, wiedergewählt. Parlamentspräsident Andreas Norlén gab das Ergebnis am Vormittag bekannt. 115 ja, 153 nein. 115 ja, 153 nein, 77 Enthaltungen. Weil weniger als die Hälfte der Abgeordneten mit Nein gestimmt hat, hat die Kammer Löfven zum Regierungschef gewählt. Das nennt sich negativer Parlamentarismus und bedeutet, dass ein Kandidat keine Mehrheit für sich benötigt. Es genügt, wenn die Opposition keine Mehrheit gegen ihn zustande bringt. Genau das ist passiert. Sozialdemokraten und Grüne stimmten für Löfven, Linkspartei, Liberale und die Bürgerliche Zentrumspartei enthielten sich. Nur die konservativen Moderaten, die Christdemokraten und die rechtspopulistischen Schwedendemokraten sagten nein. Liberale und Zentrum haben damit ihre Ankündigung wahrgemacht und den bürgerlichen Allianzblock verlassen, haben den Bruch mit Moderaten und Christdemokraten in Kauf genommen, um eine Mitte-Rechts-Minderheitsregierung zu verhindern, die auf die Duldung durch die Schwedendemokraten angewiesen wäre und den Rechtspopulisten damit erstmals Einfluss auf die schwedische Politik gegeben hätte. Gut, dass es dazu nicht gekommen ist, sagte Löfven. Rund um die Welt können wir sehen, dass der Rechtsextremismus an Einfluss gewinnt. Immer mehr Regierungen sind von Parteien abhängig, die eine antidemokratische Agenda haben. Schweden geht einen anderen Weg. Aber viele Schweden zumindest, die gut 17%, die im September für die Schwedendemokraten gestimmt hatten, seien damit nicht einverstanden, beschwerte sich deren Chef, Jimmy Åkesson. Die Einwanderungsfrage war die absolut meist diskutierte, wichtigste Frage für die Wähler, denn Stefan Löfven hat zusammen mit den Grünen und den Sozialdemokraten eine verantwortungslose Politik betrieben, die Schweden geschadet hat. Jetzt wird diese Politik fortgeführt, als ob man nichts verstanden hätte. Was Annie Lööf sofort konterte, die Vorsitzende der Zentrumspartei, sie verteidigte ihre Entscheidung gegen den Zusammenhalt der bürgerlichen Allianz und für Rot-Grün. Eine Regierung aus Moderaten und Christdemokraten wäre direkt von den Schwedendemokraten abhängig, womit eine fremdenfeindliche populistische Partei historischen Einfluss auf die Entwicklung Schwedens bekäme. Wir tolerieren deshalb eine Regierung, die ohne aktive Unterstützung der Schwedendemokraten auskommt. Genau 131 Tage nach der Reichstagswahl ist damit die historisch schwierige Regierungsbildung perfekt. Aber eben nicht die neue Regierung, sagen Kritiker. Rot-Grün steht auf wackeligen Beinen. Löfven ist anders als bisher. Nicht mehr nur von den hier sehr Linken abhängig, sondern auch von Liberal-Konservativen und steckt damit in einer Zwickmühle. Hinzu kommt der Frust der Wähler. Nach einer Umfrage des öffentlichen Senders SWT nehmen die Schweden den Akteuren das monatelange Gezerre um die Macht übel. 70% aller Befragten haben erklärt, Politikern weniger bis erheblich weniger zu vertrauen. Die nun absehbare, mühsame, weil zu schwierigen Kompromissen gezwungene Regierungsarbeit dürfte diesen Trend noch verstärken und damit den außerhalb des politischen Establishments stehenden Schwedendemokraten womöglich weiteren Zulauf bringen.